E hai sette Guten Tag. Hallo. My name is Alper Uslugulları. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig und würde mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Ja. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne so eine persönliche Frage stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Angelika Müller. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, Angelika schreibt, buchstabiert sich A-N-G-E-L-I-K-A. Ja. Angelika. Ja. Und Müller, der Nachname, M-Ü-L-L-E-R. Müller. Ja, Frau Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 15. Mai 1966. Okay, danke schön. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. Wie viel wiegen Sie? 68 Kilo. Ja, Frau Müller, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe so seit einem Tag habe ich, fühle ich mich nicht so wohl. Mir ist übel. Ich habe auch schon zweimal gebrochen und es tut mir im Bauch so weh. Ich habe Bauchschmerzen. Ja, haben Sie seit einem Tag Bauchschmerzen? Seit gestern, ja, seit einem Tag. Ja, gestern. Ja. Wo sind die Schmerzen genau? Ja, so ein bisschen rechts so an dem Rippenbogen rechts im Oberbauch, mehr rechts, ja, in der Mitte und mehr rechts. Ja. Können Sie beschreiben diese Schmerzen, brennende Schmerzen, stechende Schmerzen oder drückende? Was können Sie beschreiben? Nee, das ist mehr so, mehr drückend, drückender Schmerz. Ja, strahlen diese Schmerzen irgendwohin aus? Ja, so ein bisschen zieht das in die rechte Schulter. Ja, ich verstanden. Und haben Sie bemerkt, gibt es einen bestimmten Auslöser für diese Schmerzen, zum Beispiel nach dem Essen? Ich habe seit gestern nichts mehr gegessen. Mir ist so schlecht. Ich habe keinen Appetit. Ich habe nur etwas getrunken. Ein bisschen Wasser und ein bisschen Tee. Und haben Sie Appetitlosigkeit bei diesen Schmerzen? Wegen dieser Schmerzen? Ja, mir ist übel und ich habe keinen Appetit und es tut mir alles weh und ja. Ja, ich habe verstanden. Und ich habe das verstanden. Sind diese Schmerzen plötzlich begonnen? Plötzlich haben sie plötzlich begonnen. Ja. Ja, Ja. relativ schnell. Das ging relativ schnell, haben die begonnen, ja. Ja, haben Sie Durchfall Nee, nee. oder Verstopfung? Nein, das war bisher immer alles in Ordnung. Aber ich war jetzt auch seit gestern nicht mehr auf der Toilette, weil ich auch nichts gegessen habe. Ja, verstanden. Und haben Sie in der letzten Zeit ab und zu genommen? Das habe ich nicht verstanden. Was? Haben Sie in der letzten Zeit ab und zu genommen? Gewicht verloren? Gewicht verloren. Nö, nö, das ist gleich geblieben. Haben Sie Fieber? Ja, ich habe heute Morgen gemessen und da hatte ich 38,5. Und ich habe so ein bisschen Schüttelfrost auch. Das auch. Ja, verstanden. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein. Nein. Schmerzen, nein. Okay, haben Sie Nachschweiß? Ja, heute Nacht habe ich etwas geschwitzt, aber ich glaube, das kam vom Fieber. Ja, Sie haben recht. Und ich glaube, haben Sie gestern Abend nicht gut geschlafen, oder? Nee, die letzte Nacht war nicht gut. Ja. Ich habe auch mal eine Wärmflasche auf den Bauch gelegt, vorsichtig, aber das war noch schlimmer, die Wärmflasche. Wärmflasche auch. Haben Sie gegen diese Schmerzen Medikamente eingenommen? Schmerztablette oder? Nein, bisher habe ich noch nichts eingenommen. Ich nehme normalerweise keine Schmerztabletten. Ja, ich verstehe, ja. Okay, und haben Sie vor Erkrankungen? Was meinen Sie mit Vorerkrankungen? Leiden Sie an chronischer Krankheit, zum Beispiel Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck oder andere Erkrankungen? Also, ja, ich habe etwas erhöhten Blutdruck seit ungefähr 5 Jahren, 6 Jahren nehme ich auch Tabletten ein. Welche Tablette nehmen Sie ein? Ja, ich habe hier so einen Zettel aufgeschrieben, da steht drauf Metoprolol. Ja. Metoprolol. Wie viel Milligramm? Da steht 10. Metoprolol 10. 10 Milligramm. Und zwar eine morgens und eine abends. Okay. Und dann habe ich noch eine Tablette, ist auch ein schwerer Name, Ramipril. Ramipril 5. 5 Milligramm. Eine Tablette morgens und eine halbe Tablette abends. Okay. Haben Sie andere chronische Krankheiten, wie ich wissen sollte? Nee, eigentlich nicht. Nee. Okay. Ich habe mich sonst immer gesund gefühlt. Oh, sehr gut. Und wurden Sie schon operiert? Nein, bin noch nie operiert worden. Haben Sie Allergie? Also meine Kinder sagen immer, ich würde Erdbeeren nicht vertragen. Aber ich finde, ich vertrage die Erdbeeren ganz gut. Ich bekomme manchmal einen kleinen Ausschlag am Mund von Erdbeeren, wenn ich Erdbeeren esse. Ich esse Erdbeeren sehr gerne. Ich glaube nicht, dass ich eine Allergie habe. Okay. Verstanden. Und rauchen Sie? Nein. Haben Sie geraucht? Nein, als Jugendliche mal so probiert, aber das war kein richtiges Rauchen. Nein, ich habe noch nicht so richtig geraucht. Sehr gut, das ist gut für Sie. Und trinken Sie Alkohol? Ja, aber höchstens einmal am Wochenende, so zum Essen mal ein Glas Wein, aber nur 1 bis 2 Gläser am Wochenende, mehr nicht. Okay, gut. Und das ist eine routine Frage. Haben Sie schon Drogen probiert? Nein, Drogen kenne ich nicht. Ja. Sind Ihre Eltern gesund? Meine Eltern. Die Mutter, die hat auch einen hohen Blutdruck, ist 82 Jahre alt und ist an der Galle operiert worden wegen Gallenstein. Aber da war sie, glaube ich, so 55 Jahre alt. Okay, ja, verstanden. Und ist sie am Leben? Die Mutter lebt noch, ja. Der Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Leid. 84 Jahre, er hatte Prostatakrebs. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich. Die ist vor 3 Jahren, musste sie an der Galle operiert werden, weil sie Gallenstein hatte. Okay. Und sind Sie verheiratet? Ja, bin verheiratet. Ich habe 3 Kinder. Gut. 25, 22 und 20 Jahre alt. Und die sind gesund. Sind Sie gesund? Okay, gut. Mein Mann, der hat auch ein bisschen hohen Blutdruck, aber nicht so schlimm. Und der ist auch eigentlich gesund. Oh, sehr schön. Und Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Verkäuferin. Muss den ganzen Tag stehen und hin und her gehen. Und ja. Okay. Und haben Sie Wechseljahr jetzt? Wechseljahre? Ja, sind Sie jetzt Wechseljahr? Ja, Wechseljahre sind schon fast vorbei. Vorbei. Ja. Ja, verstanden. Waren Sie schon Ausland? Im Ausland? Ja. Haben Sie gereist? Jetzt in letzter Zeit oder? Ja, in letzter Zeit. Nein, wegen Corona war ich nicht im Ausland. Ja. Wir sind in Deutschland geblieben. Ja, das ist gut. Für Ihre Gesundheit. Und sind Sie gegen Corona geimpft? Vollständig? Ja, 3 Impfungen habe ich schon. Auch, auch diese Booster-Impfung habe ich schon. Oh, das ist schön. Ja. Okay. Frau Angelika. Müller. Frau Müller, ich habe wichtige Fragen für mich gestellt und möchten Sie etwas sagen oder fragen oder durchführen? Ja, was kann das sein, diese Schmerzen? Ich habe die vorher noch nie gehabt. Ja. Ja, es kann sein, Sie haben eine Gallenblase-Probleme. Ja. Ihre Angabe gehe ich von einer Gallenproblem aus. Auch Sie haben Ihre Familie viele Gallenprobleme auch Angehörigen. Ja. Ich muss zuerst einige diagnostische Maßnahmen durchführen ja. und könnte ich dann Ihnen bestimmte Diagnose sagen. Okay. Ja, aber keine Sorge machen. Wir haben ein gutes Team und Sie sind in guten Händen. Okay, vielen Dank. Ja, gerne. Dann warten wir jetzt mal die Untersuchung ab. Ja, bitte nehmen Sie Platz und ich rufe dich gleich ein auf. Ja, gut. Ja. Sie machen jetzt mal eine Zusammenfassung für sich, 5 Minuten. Okay. Okay. Und dann können wir ja, machen wir die Vorstellung beim Oberarzt. Mhm. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ja. Oder habt eine die andere Kollegin Fragen? Ich weiß nicht, möchtet ihr Fragen die Kollegin? Die andere Kollegin, ich weiß nicht. Wie sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Ja. Genau, VHS-Skala. Ja. Ja. Ja, ich habe das vergessen. Wollen Sie Frau Müller noch fragen, wie stark sind die Schmerzen? Ja, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala? 0 ist leicht, 10 ist stark. Ja, ich würde schon sagen 7. 7 bis 8. Ich habe eine Frage auch. Wie war die Verbundkonsistenz von Erbrochen? Von dem Erbrechen. Ja. Das war so schleimig, gelb, grünlich. Okay. Kein Blut. Kein Blut, okay. Okay. Gut. Machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sind die Schmerzen? Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Nee, die sind ziemlich dauerhaft. Also nicht. Meine Schwester hat immer gesagt, als sie die Gallensteine hatte und operiert werden musste, meine Schwester hatte so richtige Koliken. Das habe ich so eher nicht. Ich habe so ein, das ist mehr so ein Dauerschmerz. Okay, danke. Ja. Haben Sie gestern etwas Fettiges gegessen? Vorgestern war ich auf einem Geburtstag eingeladen und da habe ich doch zwei Stücke Sahnetorte gegessen. Und ich weiß eigentlich, so Sahne und fettige Sachen, die vertrage ich eigentlich nicht gut. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nee, sowas habe ich eigentlich noch nie gehabt, so ein Schmerz. Nee. Das ist neu. So, wie sieht es aus? Wir können ja anfangen, ich glaube. Okay. Ja, Herr Roberts, haben Sie gesagt, ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Okay, habe ich. Ja, danke schön. Frau Angelika Müller ist 56 jährige Patientin. Ja. Die Patientin ist 168 cm groß und 68 Gewicht. Kilo, ja? Kilo, Gewicht. Und die Patientin stellte sich uns wegen plötzlich aufgetretener, drückender Aufenthalter Abdominalgie vor. Ja. Diese Schmerzen strahlen im rechten Oberbauch und in rechten Schulter. Ja, strahlen aus in die Schulter, ja? Ja, Schulter aus. Und die Schmerzintensität liege auf einer Skala 7 bis 8. Okay. Auf einer Skala bis 7 bis 8. Und die Patientin klagte über Vomitus, nausea und zweimal die Patienten habe zweimal erbrochen. Ja, okay. Und die Patienten habe zuerst mal diese Schmerzen gehabt. Mhm. Und während die Patienten habe wegen dieser Schmerzen keine Appetit und Insomnia. Ja. Appetenz und Insomnia. Okay, gibt es eine auffällige Vorgeschichte diesbezüglich? Hat sie sowas schon mal gehabt? Nein, das ist so erstmal und wegen dieser Schmerzen nur gestern Abend habe die Patientin gehabt. Ja, gibt es Temperatur? Ja, die Patientin habe Fieber auch und die Temperatur ist 38,5 Grad. Okay. Und die weiteren Fragen wurden verneint. Ja, gibt es Risikofaktoren? Ja, die Patienten haben vorgestern ein fettreiche Essen gegessen. Ja. Auch die Patienten 68 Kilogramm. ihre Mutter wurde eine Cholestektomie gehabt. Auch die Mutter. Ja, Mutter auch Geschwister. Okay, die Schwester. Ihre Schwester. Die Schwester. Okay. Und habe eine Cholestektomie auch gehabt. Ja. Und gibt es Schwangerschaften? Gibt es Schwangerschaften in der Vorgeschichte? Ja, die Patientin habe drei Kinder. Drei gesunde Kinder. Und ja, die Patientin leider an arterielle Hypertonie seit 5 Jahren. Ja. Und die Patienten nehmen regelmäßig Metoprolol 10 Milligramm, 101 und ja. Ramipril 5 Milligramm, 10 halbe Tabletten. Okay. Und die Patienten haben bis dann kein operiert. Also keine Voroperationen im Bauch. Operation, ja, bislang. Und die Patienten haben keine Allergie, aber manchmal konnte die Patientin gegen Erdbeeren unverträglich. Okay. Die Patientin ist nicht Raucher, sie trinke gelegentlich nur Wochenende ein, zwei Gläser Wein. Okay. Trinken. Alles gut. Und sie habe keine Drogen probiert. Okay. Und ihre Mutter leidet an arterielle Hypertonie. Auch ich habe gesagt, Cholestektomie, Südstadtnach Cholestektomie. Ja. Ihr Vater sei an Prostatkarzinom verstorben. Okay. Woran denken Sie, Herr Kollege? Was hat die Patientin? Ja, aufgrund dieser anamnestischen Angabe gehe ich vor Cholestitis aus. Cholezystitis, ja. Cholezystitis aus. Kann man, denke ich, ausgehen. Wahrscheinlich wird sie vielleicht auch Gallensteine haben. Ja. Wie ihre Schwester und wie ihre Mutter. Drei Schwangerschaften in der Vorgeschichte. Ja. Ausgehen. Und zumindest hatte sie ja schon eine gewisse Fettunverträglichkeit beschrieben. Ja. Und was gäbe differenzialdiagnostisch in Betracht? Ja, als differenzialdiagnostisch kommen Ulcus duodeni, Ja. Lucus Dodoni, akute Pankreatitis. Ja. Und Nephrolithiasis in Betracht. Okay, was spräche gegen eine Nephrolithiasis eventuell? Ja, richtig Schmerzen. Nephrolithiasis gibt es nicht viel, aber Wie sagten die Schmerzen strahlen auch in die Schulter aus? Schulter aus, es kann sein, ja. Wegen ja. Die aber ich denke, differentialdiagnostisch Ulcus duodeni, Pankreatitis, auch Gastritis. Das sind sicher die hauptsächlich Differentialdiagnostik. Ja, Differentialdiagnostik, richtig. Okay. Und was wollen Sie jetzt in der Primärdiagnostik veranlassen? Ja, ich würde gerne zuerst körperliche Untersuchung, körperliche Untersuchung und danach sollte ich Abdomensonographie durchführen. Okay. Und Abdomen Röntgenaufnahme natürlich durchführen, okay. Veranlassen. Gegebenenfalls könnten wir ERCP durchführen. Ja, gut, das wäre sicherlich jetzt nicht der erste Schritt. Ich würde jetzt erstmal untersuchen. Abdomensonographie und machen. Laborabnahme, natürlich Laborabnahme. Und denke ich auch wichtig ist, im Rahmen der Blutabnahme ihr eine Infusion anlegen. Die Patientin soll nicht mehr oral sich ernähren. Ja. Und ich denke, sie wird, wenn sie seit gestern nichts mehr gegessen hat, wahrscheinlich auch wenig getrunken hat, auch etwas exsikiert sein. Sie braucht eine Infusion. Natürlich, Sie haben recht. Die Patientin könnte Exsikkose. Und ich muss einen Zugang legen und ausreichende Flüssigkeit durchführen. Auch gegen Schmerzen sollte ich Analgetika verabreichen. Der Patientin habe Fieber. Ich sollte antibiotische Therapie zumindest nach Erhalt des Akutlabores, je nachdem, wie eine Entzündungskonstellation ist, mit Leukozyten, CRP, Antibiose in Erwägung ziehen. Ne? Ja, natürlich. Und eine ERCP, würde ich jetzt auch erstmal sagen, wäre jetzt erstmal etwas nachgeordnet. Im Augenblick wäre erstmal wichtig, eine Basisdiagnostik, Patientin möglichst den Schmerz zu behandeln, Flüssigkeit zu geben und gegebenenfalls Antibiose. Genau. Ja, richtig. Ja, bin ich mit einverstanden. Würde ich so machen. Ja, danke. Gut. Ja, finde ich, das haben Sie gut gemacht. Dankeschön. Achten Sie drauf, wenn Sie das schildern und die Anamnese machen, nehmen Sie möglichst nicht so oft die Hände vors Gesicht. Ja, häufiger gemacht. Und dann so runtergeschaut zu Ihrem Block. Lassen Sie die Hände ruhig unten, dann versteht Sie die Patientin besser oder der Oberarzt. Ist besser, die Hände nicht vors Gesicht zu machen. Ja, ja. Vielen Dank für Ihre Tipps. Das ist oft manchmal natürlich eine Stresssituation. Ja, erstmal. Ich glaube, nächstes Mal nicht. Ich sage dann das, wenn mir etwas auffällt, dass Sie das vielleicht etwas abgewöhnen sollen. Ja, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Ja, danke schön. Ja. Ansonsten finde ich gut, Sie haben sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wichtig ist, wenn Sie etwas nicht verstehen, auch von der Patientin nicht, nachfragen und lieber den Namen buchstabieren lassen. Ja? Das ist wichtig, bevor man vielleicht einen falschen Namen aufschreibt oder so etwas. Und ja, das ist entscheidend. Okay. Vielen Dank für die. Haben Sie denn schon einen Prüfungstermin? Ja, 17. Februar. Ja gut. Ein Monat später. Haben Sie jetzt ja noch etwas Zeit. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, danke schön. Okay.